Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. Guten Morgen und guten Morgen. Yesterday we talked about the beauty of the power of the name of Jesus. Gestern sprachen wir über die Schönheit der Kraft des Namens Jesus. Now in verse 13 the Apostle John tells us. Nun sagt der Apostel Johannes in Vers 13. I remind you, fathers and mothers. Ihr Väter und Mütter, ich erinnere euch. It's very interesting that he uses this specific phrase, fathers and mothers. Es ist sehr interessant, dass er diesen speziellen Ausdruck Väter und Mütter verwendet. And here is what he reminds them. Er erinnert sie an Folgendes. You have a relationship with the one who has existed from the beginning. Ihr habt eine Beziehung mit dem einen, der von Anfang an existiert hat. Now we know from the whole context of the Apostle John that this is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Aus dem gesamten Kontext der Schriften des Johannes wissen wir, dass sich dies auf Jesus bezieht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. So, what the Apostle John is reminding those people of, they always need to be reminded of that. Woran erinnert sie der Apostel Johannes? Sie mussten immer wieder daran erinnert werden. You have a relationship with the one who existed from the beginning. Dass sie eine Beziehung zu dem einen haben, der von Anfang an existiert hat. I had a very interesting experience about 40 years ago. Vor etwa 40 Jahren hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis. I woke myself up one morning by speaking always the same thing. Eines Morgens weckte ich mich selbst auf, indem ich immer wieder dasselbe sagte. And I kept repeating the same phrases, which was this. Ich wiederholte immer wieder denselben Satz. Thank you, God, that I don't have a religion, but I have a relationship. Danke Gott, dass ich keine Religion habe, sondern eine Beziehung. And I kept repeating and repeating that until I woke up. Ich wiederholte diesen Satz immer wieder, bis ich aufwachte. And I felt something very powerful in my heart. Und ich fühlte etwas sehr Kraftvolles in meinem Herzen. The Apostle John in the Passion here he says that they have a relationship with him. Hier in der Passion Übersetzung sagt der Apostel Johannes, dass sie eine Beziehung zu Jesus haben. In the original Greek, the word that is actually used here, im griechischen Original bedeutet das hier verwendete Wort, is that they have known him very personally and very intimately. Dass sie ihn sehr persönlich, sehr intim gekannt haben. It's the same Greek word that the Jews used for a sexual intercourse, sexual relationship. Es ist dasselbe griechische Wort, das die Juden für Geschlechtsverkehr, sexuelle Beziehung verwendeten. So here John reminds him, remember you had this intimate relationship with the one who's always been. Hier erinnert Johannes sie also daran, nicht zu vergessen, dass sie diese intime Beziehung zu dem haben, der schon immer da war. Why do we have to keep being reminded of this deep intimate relationship we have? Warum müssen wir immer wieder an diese tiefe intime Beziehung, die wir haben, erinnert werden? Because intimacy in relationship can be lost very easily. Weil Intimität in einer Beziehung sehr leicht verloren gehen kann. Just think of how many married couples, they still live in the same house, they are still married, but there is no more intimacy. Denk nur daran, wie viele verheiratete Paare immer noch im selben Haus leben. Sie sind immer noch verheiratet, aber es gibt keine Intimität zwischen ihnen. Think how many Christians, they have the same Jesus, they say the same prayers, they read the same Bible, but there is no more intimacy. Denk darüber nach, wie viele Christen denselben Jesus haben, dieselben Gebete sprechen, dieselbe Bibel lesen, aber es gibt keine Intimität mehr. When I was young and when I realized that God called me to serve him, als ich jung war und erkannte, dass Gott mich berufen hatte, ihm zu dienen, there is this kind of fear, I guess healthy fear, gripped my heart. Wurde mein Herz von einer Art Angst, einer gesunden Angst ergriffen. And I said to the Lord, Lord, I never want to be a professional. Ich sagte zum Herrn, Herr, ich möchte nie ein Profi sein. You know, a professional minister, a professional preacher. Ich meine damit einen professionellen Geistlichen, einen professionellen Prediger. Because I've seen Christians all over the world, their relationship with Jesus is still there, but it's kind of, there's something missing. Denn ich habe auf der ganzen Welt Christen gesehen, deren Beziehung zu Jesus noch da war, aber etwas fehlte. You know, I've seen many pastors, it's just like, that's their job now, that's what they have to do and get paid for it. Ich habe ganz viele Pastoren gesehen, für die es jetzt nur noch ein Job ist, den sie machen müssen und wofür sie bezahlt werden. I said, Lord, I never want to ever become like this. I always want to live in intimacy with you. Ich sagte, Herr, Ich will niemals so werden. Ich möchte immer in Intimität mit dir leben. And I think we need to remind ourselves daily and be reminded. Ich denke, wir müssen uns täglich daran erinnern und daran erinnert werden. That Christian life is not just a religion like other religions. Dass das christliche Leben nicht einfach eine Religion wie andere Religionen ist. Every day we need to live in a fresh, intimate relationship with Jesus. Wir müssen jeden Tag in einer frischen, intimen Beziehung zu Jesus leben. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I've learned this in my relationship with Jesus and in other relationships, including my marriage. In meiner Beziehung zu Jesus und in anderen Beziehungen, einschließlich meiner Ehe, habe ich Folgendes gelernt. You don't have to do anything wrong to lose intimacy. Man muss nichts falsch machen, um die Intimität zu verlieren. But you have to be intentional and do things right to maintain intimacy. Aber man muss bewusst intentional handeln und die Dinge richtig machen, um Intimität aufrechtzuerhalten. If you do nothing, just live your normal life every day, you're going to lose intimacy with every person that you walk with. Wenn du nichts tust, sondern einfach jeden Tag dein normales Leben lebst, verlierst du die Intimität mit jedem Menschen, mit dem du zusammen bist. And it's the same thing with Jesus, and John is reminding them. Johannes erinnert sie daran, dass es mit Jesus genauso ist. What he reminds them seems so unimportant, yet it is key. Woran er sie erinnert, scheint so unwichtig zu sein, doch es ist sehr wichtig, es ist der Schlüssel. Remember people, remember intimacy with Jesus, don't forget that. Denke daran, denke an die Intimität mit Jesus, vergiss das nicht. So let me ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. First of all, is your intimacy with Jesus today as deep or actually deeper than it was when you first got saved? Erstens, ist deine Intimität mit Jesus heute genauso tief oder sogar tiefer als zu dem Zeitpunkt, als du gerettet wurdest? Second question. Zweite Frage. What are you doing on a daily basis to maintain and increase intimacy with Jesus? Was tust du tagtäglich, um deine Intimität mit Jesus aufrechtzuerhalten und zu vertiefen? Let me tell you something, my dear friend. Lass mich dir etwas sagen, mein lieber Freund. If you were too busy for an intimate relationship with Jesus, you are too busy. It's that simple. Wenn du für eine intime Beziehung mit Jesus zu beschäftigt bist, dann bist du zu beschäftigt. So einfach ist das. In 1985, I made this decision and this agreement with God. 1985 traf ich eine Entscheidung und schloss eine Vereinbarung mit Gott. If I'm too busy so that I don't have time in the morning to spend with Jesus, wenn ich zu beschäftigt bin, um morgens Zeit mit Jesus zu verbringen, then I will choose to leave out my breakfast and take that time to spend with Jesus. Dann werde ich mein Frühstück weglassen und stattdessen diese Zeit mit Jesus verbringen. Because if I have to choose between intimacy with Jesus and breakfast, well, guess what's more important? Denn wenn ich zwischen Intimität mit Jesus und Frühstück wählen muss, nun, rate mal, was wichtiger ist. We permanently need to be reminded of what John reminded them. Wir müssen ständig daran erinnert werden, woran Johannes sie erinnerte. It's intimacy with Jesus that carries us through any difficulty. Es ist die Intimität mit Jesus, die uns durch jede Schwierigkeit trägt. See you guys tomorrow. Bis morgen.